Fanboys. Heute mit Sidewise. Und mit Coding Dom. Genau, das war's. Ja, ist so ein bisschen verwirrend, mein deutscher Twitter-Account, dass der Coding Dom heißt. Ich dachte, am Anfang wollte ich ja statt Monkey Dom Dunkimon, aber das war schon nicht mehr frei. Und einfach nur underscore.de fand ich auch doof. Weiß ja, ich nicht. Du hättest den Codier Dom nennen müssen. Codier Dom. Tja, jetzt ist es halt so. Affendom Deutsch war und auch Englisch getrennt. Ja, hallo, wir sind die Folge 114. Genau, wir erzählen jetzt nichts über den Ersten Weltkrieg, auch nicht, dass der Ullstein Verlag die Vossische Zeitung übernommen hat, 1914. Und auch nichts von Franz Marc und Paul Klee. Okay, dann machen wir das alle nicht. Sehr gut. Folge 3 in Mappwesenheit. Ab nächster Woche. Fürth wird deutscher Fußballmeister, Entschuldigung. Oh. Ja, okay, gut. Nee, aber was wir noch nachtragen wollten, war, wir haben das letzte Mal so ein bisschen angedeutet, wie das mit der iCloud so ist und was also die Probleme sind. Und es kam dann auch dem wunderschönen Debug-Podcast, ich weiß nicht, ob du den hörst, von iMore. Ich habe jetzt erfahren, dass es den gibt. Der hat ein paar echt ganz schöne Folgen. Und in Folge 12 unterhalten sie sich über iCloud und Core Data und die Syncing-Geschichten. Vier Köpfe, die damit gearbeitet haben und auch nochmal so die Probleme dann ein bisschen mehr im Detail beleuchten, ist interessante Nachhöre für das ganze Thema, weil wir haben es da so ein bisschen angerissen, aber für die, die es mehr interessiert, genau, wollte ich noch erwähnen. Ja, und dann können wir gleich in die Jetztzeit wieder einsteigen, nämlich die News. Die News, ja. Und irgendwie was gestern und heute so durch die Presse grassiert ist, ist neue Verkaufszahlen für das erste Quartal 2013 von PCs, also diese Computer in so einer Box. Da sind gemeint also auch Macs, aber auch Laptops, auch Laptops, Desktops. Genau, aber halt nicht. Also so Computer, die alles noch können, mehr genau. oder weniger. Und da ist einfach was eingetreten, was nicht so vorhergesehen war, sodass die Verkaufszahlen fallen. Ist irgendwie schon so auf dem Radar gewesen, so sogar 7% so im Verhältnis zum Vorjahr war so das Prognostizierte und das ist halt jetzt auf 14% runter. Also ist wirklich so. Um 14 oder auf 14? Auf 14. Also auf 14% schlechter als im Vorquartal, statt auf 7%. Okay. Also um das Doppelte schlechter, eigentlich, als es eh schon gedacht haben. Und das ist schon auch interessant, weil ja gerade auch Windows 8 rauskam im so. In dem Zeitraum, beziehungsweise so vor kurzem erst und eigentlich, wenn das irgendeinen positiven Impact gehabt hätte, hätte man es gemerkt. So, also ich kann mir das noch nicht vorstellen ohne richtigen Rechner. Aber das geht auch wahrscheinlich nicht, wenn du Content produzierst. Vielleicht ist das so wie der Unterschied zwischen eine Kamera haben und einen Fernseher haben. Mittlerweile. Wahrscheinlich, wobei Kamera auch. Haben auch viele, klar. Es haben aber auch noch viele PCs. Ja, aber es ist auch schon, also eine Videokamera wirklich, genau, stimmt. Also ja. eine dedizierte Videokamera. Fotokameras sind da, glaube ich, woanders, aber ja, wenn du so das Camcorder... Das sind dann die Tablets, die Fotokameras. Ja, also das ist schon so Entwicklung, da wird es einfach weitergehen, glaube ich. Also das ist absehbar, also diese Standalone-Computer, die noch alles können und nicht so ein Tablet-Appliance sind, wo mehr oder weniger eine andere Bedienanforderung hat, die werden einfach immer weniger werden, so halt so, bis sie auf so einem Level sind, wie man es halt braucht. Für mich ist da echt die spannende Frage, ich meine, jetzt ist ja irgendwie bald auch WWDC, was denn Apple so vorhat auf der Seite noch. Bei Windows haben wir es gesehen mit Windows 8, wo die Reise hingeht. Bei OS X ist mir komplett unklar, wo die Reise hingeht, wenn ich ehrlich bin. Also das könnten sie irgendwie ganz zumachen oder sie könnten es noch weiter aufmachen, noch näher an iOS bringen. Da ist vieles ungeklärt. Ein paar frische Konzepte wie so die Dokumentenverwaltung, die ist ja ziemlich in die Hose gegangen. So. Da könnten sie noch mal was aufrollen, was so ein bisschen von sich vom Bedienen her anders anfühlt. Ich bin echt gespannt, ob was Spannendes kommt oder ob der halt einfach so ist, wie er ist und jetzt mehr oder weniger so ein bisschen noch gepflegt wird, solange man ihn braucht. Naja gut, brauchen wird man ihn, solange Kreation am PC stattfindet. Aber wird es dann wieder zu einem Professional-Gerät, was dann wahrscheinlich auch wieder teurer wird? Oder wird es weiterhin diese All-Purpose-Computer geben? Man weiß es nicht so genau. Also an sich würde ja auch so ein Raspberry Pi für 150 Mücken auch reichen für so ein All-Purpose-Gerät, wenn man jetzt nicht Videoschnitt macht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es wird weiterhin Computer geben, glaube ich, aber wie relevant sie im alltäglichen Leben sind und wie sehr sie Hobby werden, das... Also früher hattest du halt dann die Silicon Graphics, um was Vernünftiges zu machen, und die Homecomputer konnten halt nur Homekram tun. Also das könnte sich da wieder ausdifferenzieren. Ich meine, da sind wir natürlich noch lange von weg, weil PC-Verkaufszahlen grandios hoch waren, so vor dieser ganzen Tablet- und iPhone-Geschichte, und sie verlieren halt jetzt einen Marktanteil, aber sie sind immer noch groß präsent. Also ist die Menge, auch was Apple da an Macs verkauft, ist immer noch weit mehr, als sie je verkauft haben, so ungefähr. Ja, also in ihren schlechtesten Tagen haben die viel, viel weniger verkauft von ihren Macs und Geräten. Und ja, das reicht ja auch, um irgendwie einen Markt zu sein, den man bedienen will. Das Problem ist, dass ich jetzt bei Apple direkt sehe, wenn halt iOS und also wenn Tablet und iPhone so viel mehr zieht, dass es halt einfach so im Hintergrund geraten wird. Naja, werden wir sehen. Vielleicht ist es das intern auch schon. Also, wie gesagt, letztens haben sie ja gerumert, dass sie wieder mal von OS X die Entwickler abgezogen haben für iOS, was sie im Zweifel natürlich machen müssen, auch geschäftsentscheidungstechnisch ist es genau das. Ja, warum nicht? Aber kann es nicht bloß heißen, es gibt einfach zu wenig Entwickler, die entwickeln können? Denn so ein Unternehmen wie Apple kann ja einfach mehr Leute einstellen. Ja, aber so ein Unternehmen wie Apple arbeitet ja in sehr kleinen Teams an diesen ganzen Fronten. Das ist vielleicht eine Sache, die sie mal ändern müssten, aber ich weiß auch nicht, wo das dann hinführt. Also man sieht es ja bei Microsoft, wenn es andersrum ist, wo es dahin führt, das ist auch nicht so dolle. Das stimmt. Also ich glaube schon viel der positiven Sachen rühren von den kleinen Teams, die viel Verantwortung haben, und ein paar der negativen natürlich auch. Mhm. Aber so, ich glaube, es ist nicht in Apples DNA, einfach mal wirklich viel mehr Leute drauf zu werfen. Ja. Nee, vielleicht sollten sie für jede Aufgabe einfach immer zwei Teams drauf werfen. Das könnte man dann die bessere Lösung nehmen. Machen. So, na, ich habe keine Ahnung. Mal schauen, wo da die Weise geht. Es ist schwierig. Also wenn ein Konzern eine gewisse Größe erreicht, dann wird das natürlich alles sehr träge. Ja. Und gerade wenn du nicht mehr diesen Entscheider da am Ende sitzen hast, also... Wobei an der Stelle sind wir ja gar nicht. Es ist ja gar nicht träge, da passiert ja was. Es ist ja nur so, was so passiert, gefällt uns jetzt gerade. Also mir persönlich jetzt nicht so, aber es ist jetzt nicht, dass weniger passiert als die Jahre davor. Also davor gab es ja immer so 2 oder 3 Jahre, die jedes Mac OS X Release auch gebraucht hat wiederum und wo auch schon coole Sachen passiert sind, aber so, wenn man es wieder runterbrechen würde auf den Jahresrhythmus, ist es jetzt nicht, also sie sind, glaube ich, nicht langsamer geworden. Sie sind nur anders geworden an der Stelle. Jojo, apropos anders, ab dem 12. Mai kann man als Android-Telefonnutzer jetzt sein Android-Telefon ganz anders machen, indem man Facebook Home runterlädt. Genau, und sich dann so eine kleine permanente Bubble ins Handy reinklebt, die dann immer über einem rüber schwebt. Das ist so das, was ich mitgenommen habe von der Präsentation. Ich habe nur eine Zusammenfassung gesehen, aber das fand ich sehr spooky. Hey, du kannst deine Spiele aufmachen und dann schwebt die ganze Zeit diese Bubble mit irgendwelchen Gesichtern deiner Freunde in dem Spiel rum. Also es ist wirklich so, dass sie so ein permanentes UI-Element gemacht haben, das über alle Apps hinweg so erreichbar ist. Genau, also die Grundthese von Zuckerberg ist, es geht nicht mehr um Apps, es geht um Leute. Okay. Und für mich zusammenfassend, also ich, wie gesagt, ich habe nicht das ganze Event gesehen, kam es darüber, Leute, wir bringen euch das Telefon zurück. Mhm. Also das, was das Telefon mal war, nämlich dieses menschenzentrische, ich will mit ganz bestimmten Leuten interagieren, das bringen wir euch zurück und geben euch alle Möglichkeiten dazu, von Facebook-Nachrichten, SMS anrufen, Video, was weiß ich. Mhm. Ich finde das eine sehr interessante Sichtweise, die ich nie gehabt hätte, weil ich nicht wirklich im Herzen der Facebook-Nutzer bin. Weil für mich ist es eben gerade der Vorteil, ich habe den Dienst und bekomme da Input. Und der ist gar nicht so abhängig davon, von den Leuten, sondern ich kann da auch Leute entdecken. Aber Facebook war ja schon immer ein bisschen anders gelagert, dass du eben deine, deswegen heißt es ja auch Freunde bei Facebook, dass du Leute, die du eh kennst, da reinnimmst und mit denen so WhatsApp-mäßig dich unterhältst. Ja. Und dieses Facebook Home klingt sehr danach, das ganze Handy darauf auszurichten, dass es einfach dein Kommunikator ist, mit dem du mit anderen Leuten in Verbindung stehst. Was ich jetzt gar nicht wollen würde. Mhm. Ich persönlich. Also ich persönlich weiß gar nicht so, ob ich es nicht so schlecht fände, weil über Facebook, also da geht schon viel über Facebook bei mir. Da geht mehr über Facebook als über SMS zum Beispiel. Für die Leute, die ich nicht über iPhone erreiche. Ja, bei Leuten, die ich über iPhone erreiche, gibt es auch iMessage. Aber der Rest geht schon auch wirklich über Facebook an der Stelle. Und das da so weit nach vorne zu packen, finde ich schon auch interessant. Was ich echt schräg finde, ist, dass es wohl möglich ist, so massiv ins System einzugreifen, dass da wirklich so, so das Gefühl von so einem Facebook-Telefon entsteht. Also das geht um Android jetzt momentan. Mhm. Und zwar nur Handys, Tablets haben sie angekündigt. Mhm. Und es greift sozusagen so arg in dein Handy ein, dass es sozusagen den Startscreen ersetzt durch diese Facebook Connect Oberfläche. So hatte ich das jetzt gesehen. Ja, so habe ich das auch gesehen, so habe ich das auch gelesen. Also, dass es wirklich auch den Lockscreen und den Startscreen durch Facebook Home ersetzt. Und das geht wohl auch, weil man sich als App da so ausgeben kann, dass man diesen als ein App-Launcher ist. Und das finde ich einen sehr interessanten Move, so wie Matt Renz, der früher mal bei Apple gearbeitet hat und jetzt so dieses Apple Outsider Blog geschrieben hat, hat da eigentlich einen ganz guten Artikel drüber geschrieben, dass es so ein bisschen ein trojanisches Pferd ist, weil sie jetzt so die Offenheit von Android nutzen, um im Endeffekt das Telefon zu ownen, so als, okay, das Telefon ist jetzt mehr Facebook, als es Android ist oder ein Google-Telefon. Und gleichzeitig aber so eben nicht selber ein Telefon entwickeln oder diese ganze Schiene machen. Ja, aber das ist ja ein alter Trick. Das ist ja genau das, was Facebook im Web gemacht hat. Sie haben die Technologie des Webs genommen und haben gesagt, wir bringen euch jetzt diesen Service und in dem Service des Web eingesperrt. Ja. Also eigentlich genau das Gleiche gemacht. Sie haben gesagt, wir sind zwar, also sie begreifen sich nicht als eine App im Web, sondern wir sind jetzt das Web hier, das ist deine Startseite und hier kannst du was reintun. Und genau so wird das, glaube ich, mit den Telefonen auch funktionieren, dass du einfach so einen Kasten drumherum bekommst, so einen Kiosk-Modus und du musst immer durch diesen Rahmen durchgucken, wie beim Kasperle-Theater. Ja. Und das ist dann plötzlich die iPhone-Experience, oder nicht iPhone, die Handy-Experience, die du hast. Was ich vorhin meinte mit dem Gerät ist, natürlich benutze ich auch mein Telefon, um mit Leuten in Kontakt zu treten. Zum Anrufen, zum SMS, Twitter, was weiß ich. Aber in der Hinsicht ist es für mich auch schon wieder ein anderes Gerät geworden. Also diese Funktion steht gar nicht mehr so im Vordergrund. Das ist für mich so wie Wetter abzufragen. Das ist halt ein Teil, das kann das Telefon auch noch. Sondern das ist für mich eine app-zentrische, also momentan halt auch sehr spielezentrische Plattform, die ich gar nicht dafür, das ist nicht mein Hauptgrund, warum ich ein Smartphone habe. Aber ich kenne viele, für die das der Fall ist. Und ich glaube, das geht voll auf. Und da bin ich mal gespannt, was da noch so an Popcorn passiert, auch zwischen Google und Facebook deswegen. Ja, also, weil irgendwie Google will ja auch mit Google Plus eigentlich und mit Android auch die eigene Plattform stärken und da gibt es schon ganz offensichtliche Konkurrenzsituationen. Das wird auf alle Fälle spannend, glaube ich. Ich finde es auch interessant, weil ja Facebook ganz lange das Mobile verschlafen hat und ihre Apps waren auch sehr grottig beim Start. Mhm. Und jetzt versuchen sie es halt mit aller Macht, da sich reinzudrängen. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen spooky, wenn das andere nur noch Beiwerk ist und immer diese Einblendungen sind. ich bin jetzt in irgendeinem Spiel und will dir jetzt sagen, wie toll ich das Spiel finde, deswegen sehe ich die ganze Zeit die Bubble von mit deinem Gesicht in dem Spiel. Das kommt komisch bei mir an. Aber wie gesagt, ich glaube auch, es gibt ein ganz großes Bedürfnis von Leuten, die eben ein Handy so begreifen, als Kommunikator. Was mir in dem Kontext wieder aufgefallen ist, dass es ja die Facebook-Integration in OS X und auf dem iPhone gibt. Mhm. Also, und ich habe gemerkt, ich nehme die inzwischen gar nicht mehr her. Also ich habe das mal eine Zeit lang benutzt, um da eben auch Statusmeldungen zu posten. Ich nehme auch die Twitter-Integration eigentlich so gut wie nicht her. Also ich nehme die Twitter-Integration her, wenn ich aus Apps raus twittere, ja. Also wenn es da ein Service ist. Aber so dieses, geh mal in die Notification Center und setz da einen Tweet ab und nimm nicht deinen Twitter-Client. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und habe ich jetzt schon wieder nicht mehr gemacht. Ich habe das nur bei Bildern mal gemacht, weil es dann die einfachste Lösung war, ein Bild zu twittern, aber ansonsten auch nicht. Und das habe ich schon fast vergessen gehabt. Bei Facebook geht die Integration ja weiter. Da hast du ja eben dein Adressbuch auch verhunzt damit indirekt. Also keine Ahnung. Da bin ich auch gespannt, was da noch passiert. Ja, du hast jetzt mehrere Layers von Verhunzung. Ja, ja. Also gerade wenn du so dann so ein Android-Device hast, wo dann Google sich auch noch alle Daten abgreift. Mal sehen, wie die sich vertragen. Ja. Aber das ist mir generell aufgefallen, so bei Features, was du gerade angemerkt hast. Du hast es schon wieder vergessen, hast du gesagt. Da vielleicht noch zum letzten Punkt. Ganz kurz zurück, das geht mir bei ganz vielen macOS-Features so, die mit großem Tamtam gekommen sind, die habe ich alle wieder vergessen. Und das ist schon auch ein bedenkliches Signal, wenn nur noch Features kommen, die du eigentlich mal hernimmst und dann sind sie aber nicht cool genug, dass du sie im alltäglichen Gebrauch nutzt. Ja, da bin ich immer gespannt. Also ich bin auch gespannt, ob sie dann noch mehr so Integrationsgeschichten machen wie Twitter und Facebook. Also ob da irgendwie, ja, die App.net wird sicher nicht kommen, aber weiß ich nicht. Ja? Da kommen wir eigentlich ganz gut zum nächsten Thema, nämlich Twitter. Twitter macht das ja auch, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, die Twitter-Cards. Also sie haben ja auch sehr stark ihr System geschlossen für die Third-Party-Clients, was sie wohl auch jetzt als Vorteil nutzen, indem sie Twitter-Cards installiert haben. Das heißt, du kannst dir Content von einem Tweet inline ansehen, wenn der von irgendeinem Service ist. Also beispielsweise Pinterest oder so, dass du dann inline, also in der Twitter-Applikation dir das Bild angucken kannst. Und in der Website auch so. Sachen. Und das haben sie jetzt ein bisschen aufgebohrt. Es gibt mehrere verschiedene Typen von Twitter-Cards und du hast jetzt auch Deep Linking. Das heißt, du kannst, also was heißt jetzt auch? Ich habe es nicht ganz verstanden, warum alle schreien jetzt auch, weil eine URL zu posten im Tweet ging ja schon immer. Aber sie haben halt so ein Konzept, dass du zum Beispiel iPhone-Apps ansprechen kannst und dann so eine Weiche hast, wenn diese App auf dem iPhone existiert, dann kriegst du einen Deep Link, sodass du zum Beispiel sagen kannst, spring mir in die App und zeig mir genau das Foto, was in dem Tweet erwähnt wurde. Und wenn du die App nicht installiert hast, dann kriegst du halt einen Link zum App Store. Also ich glaube, die Geschichte ist halt neu eben, dass du wirklich in die Apps springen kannst an der Stelle, dass sie das unterstützen und so ganz explizit unterstützen. Also über so eine App-URL konntest du das natürlich tendenziell schon immer machen, aber dann muss es der Twitter-Client auch wieder unterstützen und. Ja, und das ist interessant. Also auch zum Installer dann eben springen, also in den App-Store zur entsprechenden App. Ich war mir auch nicht ganz sicher, wie sie das jetzt gemeint haben. Ich habe das auf Gamasutra gefunden, da geht es ja um Spiele, dass man das ja jetzt auch für Spiele nutzen kann und so weiter. Ob wir jetzt so die Twitter-Farmville-Welle vor uns haben, wo du dann sozusagen einen Teil des Spiels auf Twitter auslagerst. Also sie haben da auch so Beispiele gebracht. Wobei, du da musst du ja erstmal so... Man könnte da Promo-Codes oder versteckte Features über einen Tweet Wobei, für die Twitter-Cards musst du nach wie vor ein relevanter Player sein, oder? Dass du das machen kannst. Du kannst jetzt nicht einfach eine Twitter-Card basteln, sondern du musst dich irgendwie anmelden bei Twitter und Twitter muss dir das gestatten, dass du Inline-Zeug anzeigen kannst und dann kannst du sowas machen. Also wir könnten jetzt nicht bei Lost Cities entsprechend bei den Tweets dann einen App-Store-Link da reinklatschen, oder? Also soweit habe ich jetzt nicht nachgeforscht. Das klang für mich so wie damals die Twitter-Apps. Und da konnte ja sich jeder anmelden und sagen, ich will diese App registrieren und dann läuft die auch. Da müsste ich nochmal nachforschen, ob es da Zugangsbeschränkungen gibt. selbst wenn es die gäbe, wirkt es so, als wollten sie das System aufbauen. Ah ja, okay. Und ich kann noch nicht beurteilen, ob es eine gute Sache ist oder eben so wie damals bei Facebook plötzlich dir die Erfahrung, die Facebook-Erfahrung kaputt macht, wie bei Farmville. Das war tatsächlich so, da kam so massiv Farmville-Spam in die Timeline. Und bevor sie das in den Griff bekommen haben, war ich weg. Da warst du weg. Da war ich dann weg. Ah, irgendwas ist mir gerade noch zu Features eingefallen, aber sofort wieder ausgefallen. Vielleicht kommt es nochmal hinterher. Von Twitter oder so? Twitter-Deeplinks, Twitter-Cards, Apps, irgendein Feature, das ist mir jetzt schon wieder entfallen, das neu kam und ich wieder vergessen habe. Also man kann auf jeden Fall jetzt noch mehr Daten darstellen als vorher. Jo. Und das mag auch einer der Gründe sein, warum sie unbedingt ihre eigenen Apps promoten wollen. Ja, also sie haben ja zumindest auch diese Twitter-Card-Geschichte, war auch mit in diesem, was ein Twitter-Client in der Zukunft unterstützen muss. So muss der Tweet aussehen, also mit den Richtlinien. Da waren ja die Twitter-Cards auch schon dabei. Ja. Okay. So. Also mal gucken, was da die entsprechenden Clients mitmachen. Das nächste ist so ein ganz interessantes Thema, finde ich, wobei es ein bisschen verfrüht ist. Und zwar passieren wieder so ein bisschen Browser Wars. Ja, und das ist sehr, sehr Kuddelmuddel, was du da aufgeschrieben hast. Deswegen bitte ich dich, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, das passiert irgendwie so auf voller Front, weil es hat irgendwie letzte Woche Google angekündigt, dass sie jetzt nicht mehr direkt in WebKit arbeiten, sondern dass sie für Chromium und Chrome eine eigene Engine bauen, die Blink heißt und die aber auf WebKit basiert. Klingt sehr nach Microsoft, der Name, finde ich. Blink, Bink, Bing, Bing. Bing. Na ja, gut. Ja, also ein paar, ich weiß nicht, Gruber hat, glaube ich, angemerkt, dass er Angst hatte bei dem Namen, Bing. Wegen dem Blink-Tag, das er früher mal in HTML dann so das Zeug zum Blinken gebracht hat. Okay, vielleicht gut. Ich glaube, es geht auch immer noch. Auf alle Fälle, die Engine, die praktisch hinter Chrome steht, ist nach wie vor WebKit, aber sie ist ja nicht genau WebKit 2, was in Safari steckt. Sondern sie ist ein bisschen eine abgeänderte Variante, weil ja Chrome angefangen hat, für jede einzelne Webseite einen eigenen Thread laufen zu lassen, wirklich so einen eigenen, ich glaube sogar einen eigenen Prozess, den sie dann auch abschießen können. Und bei WebKit haben sie das Modell gefahren, dass es ein extra Prozess ist im Hintergrund, der die Webseiten rendert, aber es ist einer, der alle Webseiten rendert. Was in meiner Erfahrung der beschissenere Ansatz ist, weil wenn dann der Hintergrund-Render-Prozess abkackt, was ja eigentlich der Schutz sein sollte, deswegen haben sie das gemacht, dann musst du alles neu rendern. Dann hast du diese Situation, dass du in Safari einfach mal alle Fenster weiß hast kurz. Das ist immer wieder mal der Fall und das kann ja in Chrome so nicht passieren, weil jede einzelne Webseite praktisch in einem eigenen Thread läuft. Und das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen den beiden, den sie jetzt einfach direkt da einbacken können. Die andere Geschichte ist, dass Google auch Plattformen einfach nicht unterstützt, wo Chrome nicht läuft, wo sie nicht dann auch noch Kompatibilitätscode schreiben müssen für WebKit, wenn sie in WebKit was ändern. Mhm. Das wollen sie wohl nicht mehr. Ja, ist ganz interessant. Also ich weiß nicht genau, wo es hinführt. Also ob das eine positive Entwicklung ist oder eine negative, dass wir dann im Endeffekt wieder mehr als eine Rendering-Engine haben werden, die sich wirklich irgendwie deutlicher unterscheidet, weil im Moment ist es schon so, dass eigentlich nahezu alles in Mobile auf WebKit basiert und so könnte es zumindest sein, dass in Android direkt auf Blink aufgesetzt wird dann und auf iOS dann in Safari, auf WebKit. Was dann genau passiert, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Ich habe hier auch noch einen Artikel verlinkt, wo so ein bisschen Commits auch verglichen werden. Also wie viele Google-Leute bei WebKit zuarbeiten, wie viele Apple-Leute bei WebKit zuarbeiten, wie viel Code die jeweils da rein donnern oder wie viele Leute es denn sind. Und da ist Google schon stark im Rennen. Also da haben die einfach Aktien drin. Ist es dann Open Source oder machen die das Closed Source oder wie funktioniert das? Soweit ich das verstehe, ist es wirklich nur ein geforktes Projekt, aber es bleibt Open Source. Okay. Und wenn du über das Chromium gehst, kommst du da auch hin. Mhm. Also ich bin gespannt, was dann damit passiert. weil es gibt schon viele Sachen, die, wo die alle voneinander profitiert haben. Also der Webinspektor zum Beispiel und diese ganze Webentwicklungsseite, die ja in Safari gut nachgelegt wurde, nachdem sie so, es war mal eine Zeit lang besser mit Firefox das Ganze zu machen, wegen irgendwie Firebug, glaube ich, und den ganzen Tools. Und das ist jetzt schon länger eigentlich nicht mehr so, weil die Safari-Tools und die WebKit-Tools da echt schon sehr gut sind und die sind halt in Chrome und in Safari genauso. Und da wird es halt jetzt irgendwie wieder auseinandergehen und ja, das wird irgendwo hinführen. Man weiß es nicht so genau. Interessanterweise ist aber hier Mozilla falsch geschrieben. Ist Mozilla jetzt auch am Start mit auch einer neuen, aber diesmal die wirklich eine neue Rendering Engine, die Gecko ablösen sollte. Gecko ist so das, was hinter Firefox steht und das, was eben Apple damals nicht genommen hat, um WebKit zu machen. Es war schon eine Open Source Rendering Engine und die haben ja KHTML benutzt von Linux, das damals nur so unter ferner liefen in KDE als Browser vor sich hin gelebt hat und im Endeffekt durch die ganze WebKit-Behandlung so wirklich zum vollen Browser wurde. Ja. Und Mozilla will jetzt eben auch eine neue Engine machen, aber eben eine wirklich neue Engine. Und die nennen sie Servo. Und die machen es irgendwie mit Samsung zusammen. Und die läuft sogar in der eigenen Programmiersprache. So, da haben sie wieder so diesen Google Go-Ansatz gemacht, mehr oder weniger. Also irgendwie eine Low-Level-Programming-Language, die aber ein bisschen memory-safe ist. Ja, ich weiß nicht so. Ist, glaube ich, schon eine gute Sprache für den Zweck, so wie es aussieht. Ich habe nicht viel Zeit gehabt, mir die anzugucken. Mir ist nur wieder aufgefallen, dass ähnlich wie bei Go ein paar System-Libraries irgendwie Ritzelbrift heißen, anstatt voll ausgeschrieben. Und da denke ich mir, da sind wir eigentlich durch. Ja, da gibt's, es gibt keinen guten Grund dafür, warum eine Range nicht Range heißen sollte, sondern Ringe. Ja? Ja. Also das ist einfach Sprachdesign technisch, das hat mich schon wieder abgeschreckt. Aber an sich könnte es eine interessante Sprache sein. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wann das jetzt wirklich Früchte tragen wird. Aber das ist so an der Browserfront passiert in der letzten Woche. Zack, zack, zack, zack, zack. Ja, ja, das ist ja einiges. Ja. Ja, so aus der Perspektive der Webentwickler wünsche ich mir ein bisschen Wogenglättung. Aber ja, mal sehen. Ich bin ja froh, dass überhaupt sich was getan hat in den letzten Jahren. Es war ja dann zwischendurch so 5 Jahre gar nichts neu und. Ja, fandest du? Ja, so 2000 bis 2005 ging irgendwie nicht viel voran, hatte ich so das Gefühl. Okay, war das nicht diese ganze Ruby on Rails-Wahnsinn? Das kann sein. Da so, ne, später erst, da kam später ich erst. Weiß es nicht mehr genau. Stimmt, das war. Das war jetzt auch eher geschätzt. Ja. Jo, ansonsten gibt es noch weitere Hiobs-Botschaften. Also was heißt weitere? Die neuen Engines sehen wir mal. kann man erst später beurteilen. Ja, die Wii U. Die Wii U, ja. Die Wii U, da gerüchtelt's oder ist das offiziell? Das ist zu dem Zeitpunkt jetzt noch ein Gerücht, glaube ich. Auch Gamasutra hat da geschrieben, dass sie aus wohlunterrichteten Kreisen haben, dass die Wii U sich weit unter den 100.000 verkauften Einheiten pro Monat. Ich glaube, sie haben so 40 bis 60 geschätzt. Genau, so 40 bis 60 nur, was für eben eine Spielekonsole, die noch neu ist und noch so im Saft steht, im Interessenssaft, schon echt wenig ist. Ja, vor allem, weil die anderen ja noch gar nicht da sind, die Konkurrenten. Ja. Aber, ja, ich meine, warum? Warum auch? Warum auch Wii U? Ja, warum auch Wii U? Das ist eine gute Frage. Also an der Grafikpower kann es ja nicht liegen. Nee. Also mir ist das Konzept immer noch unklar, wie man denken kann, dass man eine Konsole machen kann, die technisch weit drunter liegt, so von dem, was irgendwie... Oder halt nur auf dem aktuellen Stand bei der Wii U jetzt. Ja, oder ja, der aktuellen noch Generation, ja, die jetzt gerade abgelöst wird, ohne dann irgendein anderes Element zu haben, was wirklich begeistert. So wie, also ich habe auch mehr oder weniger die Lust verloren an dem Wii-Controller. Aber ja, das war einfach so spannend, das auszuprobieren. Und dieser zweite Bildschirm, ja, okay. Das ist halt nicht... Nee, ist es nicht. Aber ich glaube, das haben sie geglaubt. Und da fallen sie halt jetzt auf die Schnauze. Und wie gesagt, ongoing, wir werden weiter berichten über den Untergang von Nintendo. Vielleicht liegen wir auch falsch. Naja, da sieht man ja nicht. Ich höre momentan auch sehr, sehr viel Untergangsgerichte für die Xbox. Ja, ja. Mit diesem ganzen Online-Kram und so. Da bin ich auch sehr gespannt, aber das müssen sie erstmal komplett ankündigen genau. noch. Das kommt ja erst noch. Die PlayStation muss ich auch nochmal komplett ankündigen. Wir werden sehen. Ich sehe insgesamt wenig Zukunft für den Konsolen, wenn ich ehrlich bin. Oh ja. Ja, genau. Oh ja. Die kommt auch bald vorbei. Was gab es denn noch? Diesen Smart Stick oder wie hieß das? Was nur so ein Controller ist? Von was ist das? Nvidia? Oder? War der von Nvidia? Weiß ich nicht, das war glaube ich auch schon, ein Kickstarter. Ja. Achso. Nee, ich dachte SmartPad. So. SmartPad, ich weiß nicht genau, das war glaube ich bloß so ein Controller und der wurde jetzt auch verschoben, kommt ungefähr zur gleichen Zeit wie die Ouya. Ouya. Ja, ich bin gespannt, wie die Ouya aussieht. Das hängt ganz an den Spielen, glaube ich. Ja. Also wer das unterstützt. Na gut, aber ja, Konsole wird sich glaube ich dann eher so gegen Mitte, Ende des Jahres was tun. Ja, wo sich schon gleich was tut, ist jetzt an den App Store Submit-Richtlinien. Und zwar hat sich da nichts geändert, aber die relativ populäre App Gratis ist wohl jetzt mal eine ernsthaften Durchsetzung von Apps, die nur andere Apps bewerben, wollen wir nicht mehr im Store haben. Das ist irgendwie 10, 5 oder so. Also ihr könnt den Artikel nachlesen. Wir hatten da darüber berichtet, also Apps, die nur andere Apps anpreisen, wollen wir im Store nicht. Ja, die fliegen raus. Also auch diese eine App, die sie gekauft haben, um ihren Store zu verbessern, die war ja auch so. Haben sie ihren Store verbessert? Nee, leider ja nicht. Das finde ich ja so ein bisschen schwierig. Sie wollen nicht, dass man sieht, dass man den Store verbessern könnte. Ja, und App Gratis ist eben wirklich rausgeflogen. App Gratis hatte das Konzept so, dass du täglich eine App gratis bekommst, so in irgendeiner Form. Es gibt es ja immer noch, es ist ja nur so, dass es nicht mehr im Store ist, aber die gedownloadeten Versionen funktionieren natürlich noch. Hat irgendwie auch als Konzept, dass die Entwickler wohl entsprechend, also dass es da Deals gibt dann, wo auch Kohle die Hand wechselt. Zwischen App Gratis und dem Entwickler in irgendeiner Form noch. Also ist ganz interessant. Sie haben gegen mehrere Punkte verstoßen eigentlich. Das ist in so einem Artikel mal klar gemacht. Also einerseits wohl wirklich auch App-Spam, weil sie für jedes Land eine eigene App gemacht hatten an der Stelle. Also App-Store-Spam war so ein Punkt. Und der jetzt eigentlich bevorzugterweise Erwähnung findet, und ich glaube auch so von halboffizieller Apple-Seite, war Push-Notification für Werbung, weil sie halt sagen, oh, die neue freie App ist da. Ja. Und das dürfen sie halt nicht. Die Frage ist, ob sie wirklich jetzt ganz draußen sind oder wieder rein dürfen. Mal sehen. Ich finde die Regelung ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Ich mag diese Apps auch nicht so besonders. Ich wollte gerade sagen, ich finde das Konzept auch nicht sehr schön, aber Apple macht es ja leider genauso mittlerweile. Ja, die App der Woche ist eigentlich auch so ein App-Gratis. Beispiel. Ja. Naja, jetzt ist es mal passiert. Mal gucken, wie es da weitergeht mit den App-Store-Richtlinien. Was ich auch interessant finde zu den App-Store-Richtlinien, ist eine neue App von Panic, die eigentlich auch gegen eine App-Store-Richtlinie verstößt. Mhm. Und zwar heißt die Statusboard, ist gerade frisch rausgekommen. Und die App selber ist fürs iPad gedacht. Man kann auch über AirPlay dann Apple TV oder über den HDMI-Out eben auch direkt Fernseher bedienen. Und da drauf, das ist einfach nur so eine große Statusanzeige. Und sie liefern einiges an Widgets so mit aus, also irgendwie eine Uhrzeit und ein RSS-Statistik-Reader, Twitter-Ticker, der so durchläuft, E-Mail-Statistiken und ziemlich viel Zeug. Also es ist bei Panic aus der Situation rausgeboren, dass sie dieses Statusboard für sich im Büro hatten, einfach so als Awareness für die Mitarbeiter, die Support-Mails, so wie hoch sind die Mailboxen, wie ist das Aufkommen, wer arbeitet gerade an was und sowas haben sie da an das Board geschrieben. Und da haben sie eine App draus gemacht. Und da gibt es auch eine Richtlinie, eine App-Store-Richtlinie, so, die sagt, du darfst keine App machen, die so ein Sammelsurium von Apps ist oder von Widgets. Ja, also so im Endeffekt das, was Dashboard ist. Das ist eigentlich verboten, so laut Richtlinie. Und Panic ist da ganz cool damit umgegangen. Sie haben einfach mal einen Prototypen 2011 schon gemacht und den submitted wirklich. Yeah. Und der wurde dann approved, dann haben sie halt nicht Ready for Sale wieder ausgemacht und dann seitdem dran drum entwickelt. Und jetzt sind sie fertig geworden. Ja, aber es wird doch immer neu approved, oder? Ja, es wird natürlich immer neu approved, aber es war halt so eine grundsätzliche Frage, die von, sie hatten es halt auf der WWDC gefragt, darf man sowas, wie sieht's aus? Die haben gesagt, probiert's. Und ich finde so den Umgang, den Panic damit hatte, eben mal ein Proof of Concept zu machen, der nicht zu hässlich ist, den einzureichen. Ach so, und da sozusagen gemerkt, das geht durch, genau. Und dann arbeiten wir erstmal. Sie hatten natürlich trotzdem keine Sicherheit, ob dann die finale Version auch wirklich durchgeht, aber ich finde es durchaus einen guten Umgang mit sowas. Ja, also fand ich mal positiv, anstatt nur zu meckern, wie wir es ja auch gerne tun. Ja, mir kommt da Apple mal so ein bisschen so vor wie nicht ganz demokratischer Staat, wo die Bürger dann immer so versuchen, an die Grenzen zu gehen und dann mal wird zurückgeschlagen, mal kann man dann ein bisschen mehr Freiheit sich erkämpfen, dann kommt wieder irgendeine seltsame, krude Regelung von oben. Das ist schon ein ganz interessantes Verhältnis. Was ich, so viel Willkür auch bei dem ganzen Prozess drin ist, was ich ganz hoffnungsvoll sehe, ist, dass sie auch einige Regelungen wieder zurückgenommen haben. Also diese Third-Engine-Entwicklung zum Beispiel. Ja, der ja ganz viel mittlerweile auch die basiert. Executable Code in irgendeiner Form. Und solche Sachen. Aber du hast immer das Gefühl, du redest da mit einem Regime irgendwie. Ja, aber ja, das ist halt so die Ecke, auf die wir uns einladen. Wenn wir ehrlich sind, so bei Nintendo und so weiter, ist es, glaube ich, noch viel schlimmer. Und also, es ist auch wahnsinnig spannend, wie sich das in Zukunft entwickeln wird, weil Apple ja nicht im luftleeren Raum ist, sondern es gibt eben die Konkurrenten. Und gerade wenn jetzt sowas passiert wie Facebook Home und so, wie reagieren die drauf? Müssen die selber Allianzen schmieden? Ja. Was passiert dann? Und bei Facebook Home, da hatte ich so ganz kurz das Gefühl, eigentlich habe ich mich da kurz gefreut, dass die iPhone-Plattform ein bisschen restriktiver behandelt wird. Ja. Aber ja. Ja, was mir noch eingefallen ist, so, ich meine, die App ist irgendwie gestern rausgekommen und sie hat halt auch so ein, das Statusboard von Panic, auch so einen Modus, in dem man selber als Entwickler irgendwelche Daten reinfüttern kann, wenn man irgendwo JSON hinlegt oder entsprechend auch HTML. Code auf irgendwelchen von seinen eigenen Server liegt. Und was jetzt schon sofort entstanden ist, und das ist wieder irgendwie, geht es nur wieder bei Panic, eine Webseite, die diese Custom Widgets von Leuten sammelt. So, es gibt schon jetzt ein Repository für so Zeug. Und ja, finde ich cool. Die App ist saucool gemacht. Also wenn man selber kein so ein Status-Display braucht, ist es vielleicht ein bisschen teuer, weil es halt irgendwie wirklich 8 Euro kostet oder 9. Aber wenn man sowas brauchen kann, dann finde ich den Preis auch angemessen. Wenn man die App startet, und das kriegt man halt eigentlich nur, wenn man die App startet und kauft, dann haben die so eine Instruktion, also dieser Start-Assistant ist super hübsch gemacht. Da läuft so ein bisschen Fahrstuhlmusik, so wahrscheinlich auch wieder selber komponiert von dem im Hintergrund. Du hast so ein gefühlte IKEA-Broschüre, die du so durchblätterst, wo dann deine E-Mail- und Twitter-Accounts angibst und wo unten lustige Grafiken sind und super hübsch gemacht. Aber du kannst es jetzt auch sozusagen als Notizboard nehmen, du machst deine Webseite, wo dann diese Daten bereitgestellt werden und alle Mitarbeiter kriegen das dann automatisch aufs Display. Sowas geht zum Beispiel, oder? Genau, du hast so eine Anbindung, du musst halt diese Boards so konfigurieren und du kannst die konfigurierten Boards auch per E-Mail verschicken. So. Also alle, die App haben, können dann dieselben Daten anzapfen und dann kann man so sich so ein Statusboard machen. Also haben sie, ist ein bisschen eine coole App. Es ist sehr, sehr Panic, sehr fein, wenn jemand was dafür übrig hat und ein iPad, das ansonsten wenig genutzt ist, da kann ich das nur empfehlen. Ja, ich erschrecke auch manchmal, wenn ich auf meinem Computer nach links swipe und dann dieses Dashboard aufgeht, wo ganz viele Widgets noch rumhängen, die ich vor 10 Jahren installiert habe. Ah, dieses Dashboard. Das ist so wie unter den Teppich gucken, wo man immer die Sachen hingekehrt hat. Ja, und dann sind wir schon gleich bei unserem praktischen Teil, nämlich der Trickkiste, die heute nicht nur aus einem, nicht nur aus zwei, sondern aus ganzen drei Tricks besteht. Zum Teil danke unserem Hörer Sami. Der hat mir eine nette Mail geschickt und mich auf zwei Sachen hingewiesen, die auf iOS gehen. Das eine geht sowohl auf iPhone als auch auf iPad. Der andere Tipp geht nur fürs iPad. Das ist aus der Kategorie Sachen, auf die man nie selber kommen würde, außer man ist eingeschlafen und lässt den Finger auf irgendeinem Knopf in iOS stehen. Und zwar kann man direkt in der Mail-App alte Entwürfe öffnen. Okay. Also normalerweise musst du dich ja durchnavigieren zum Entwurfsordner. Mhm. Wenn du lange auf das neue Mail-App-Icon klickst, dann geht da so ein ich habe gerade gedreht aus Versehen. Dann geht da so ein Screen auf und dann steht da neue Mail oder vorige Entwürfe und dann kommst du direkt an die Liste deiner vorigen Entwürfe. Oh, cool. Erst stand keine Entwürfe und jetzt werden die alle eingeladen. Das ist ja super. Die muss ich sowieso auch löschen. Da ist so ein bisschen, also mein super Trick, was für mich aber super seltsam ist, wie viel bei mir in den Entwürfen landet. Also wie viel sich in den IMAP-Accounts unter Entwürfe nicht löscht, wenn die E-Mail abgeschickt wird. Also so angefangene E-Mails, die ich wieder zugemacht habe und dann doch abgeschickt, da sind teilweise echt noch Entwürfe da. Also irgendwie muss man da aufräumen, immer wieder mal. Irgendwas läuft da nicht so. Sync. Es synkt. Ja, und dann gibt es in Safari die Möglichkeit, ein gerade geschlossenes Tab wieder zu öffnen. Und zwar, unter iOS. Ich dachte schon auf dem Desktop, da gibt es ja so einen Menüpunkt. Dafür. Genau, und zwar, oder Apfel Z, das letzte Tab, wieder aufmachen. Das hatten wir auch mal als Tipp. Auf dem iPad geht das, indem man länger auf das Plus drückt und dann steht zuletzt geschlossene Tabs und dann kann man die wieder anklicken. Wäre ich nie drauf gekommen. Also ich wusste das, glaube ich, schon mal. Ich habe es wieder vergessen. Probiert mal, Knöpfe länger zu drücken. Oh, zum Beispiel geht auch beim Verlauf, wenn man da lange drauf drückt, kriegt man auch den ganzen Verlauf. Ja, was passiert, wenn man länger auf iCloud drückt? Dann werden alle Daten gelöscht? Nein. Wo ist der Verlauf? Also beim Backbutton. Beim Backbutton. Genau, beim Backbutton, da kriegst du auch ein Menü dann auch noch drauf. Ja. Also kleine Aufgabe an euch, drückt Buttons lange in iOS und schickt uns die besten Tipps. Also mir, weil die anderen lesen ja nicht so gern E-Mails. Für Fanboys, ich lese auch nicht gern E-Mails, aber wenn es darum geht, gerne. Ich habe noch einen tollen dritten Tipp, der mich besonders freut, weil ich irgendwie Tweetbot und App.net auf Notification-Hölle eingestellt habe, was Follower-Notification und Gedöns angeht. Das heißt, ich kriege immer sehr, sehr viele Notifications auf meinen iOS-Geräten und ab und zu nerven die wie Sau, ja, weil darunter ist irgendwas, was ich drücken will. Zum Beispiel, wenn man dieses schöne Letterpress spielen wollte, da hat es sich ja der Herr von 8-Bits dazu hinreißen lassen, den kompletten oberen Bereich genauso hoch zu machen wie die Notifications, wo man der einzige Bereich ist, mit dem man zwischen den Spielen wechseln kann. Das war schon echt sehr nervig. Bei uns selber ist es so, wenn man kein Longphone hat, ist es leider auch so. Da kommt man gerade nur so ein bisschen hin bei Lost Cities auf dem Next Table und da muss man immer warten, bis diese Notification weg ist. Und dann habe ich gelernt, da muss man gar nicht warten. Das ist genauso wie auf dem Desktop. Man kann die Notification nach links oder rechts swipen und dann verschwindet die wieder sofort und zeigt es, was dahinter ist. Das heißt, wenn das ein Bedienelement verdeckt, das man unbedingt braucht und man schnell hin will, hat man eine Möglichkeit, dahin zu kommen. Also im Moment, auf dem Desktop habe ich noch nie Notifications geswiped. Rechts oben sind Notifications, die kannst du nach links oder nach rechts schieben. Nach rechts, glaube ich, klickt die auch weg und nach links schieben hält sie so ein bisschen vor noch, glaube ich, sagt so, bleib mal da. Okay, und was mich total daran irritiert ist, weil wenn ich eine Notification auf dem Startscreen kriege und dann swipe, dann geht der nämlich genau dahin und macht sie nicht weg. Das ist für mich unlogisch. Ich weiß, vielleicht musst du noch links swipen. Vielleicht ist nach rechts was anderes. Es sieht auch ein bisschen so aus, als würde es nach unten geswiped, weil so kurz das Notification Center so andotzt und dann hochfährt. Aber wenn du nach unten swipest, kommt wirklich ein Notification Center. Aber ist eine schöne Sache, weil das geht mir dann auch oft so, dass ich dann drücken will und ja, die Notification irgendwas kaputt macht. Also da wäre ich aber auch wieder nie drauf gekommen. Und ich glaube, wir nähern uns schon so einer Landschaft, wo man wieder viele Dinge drin hat, die man nicht so kennt. Aber ich meine, in OS X ist es ja auch so gewesen, schon lange. Also da gibt es die Dinge, da interessiert man sich dafür, dann kann man die irgendwie rausfinden und dann vergisst man sie wieder. Dann erwähnen wir sie wieder. und das ist da so der ewige Kreis. Das ist immer komplizierter. Immer komplizierter. Ich habe noch einen anderen Trick. Aber noch einen, das ist der vierte von drei. Ja, es ist nicht wirklich ein Trick. Ich habe nur, ich habe ja diese Sitesnap letzte Woche vorgestellt und ich habe ja Open Source gemacht und dann muss ich halt immer wieder ein bisschen weiter programmieren, bis es alle das macht, auf das ich Lust habe. Und diese Woche gab es wieder was Neues für Sitesnap, nämlich eine Art und Weise, wie man einen Post-Commit-Hook machen kann für LOL-Commits. Ich weiß nicht, wer, ob euch das was sagt. Wenn ihr Versionierung benutzt, könnt ihr bei eurem Versionierungssystem Skripte laufen lassen am Ende von einem Check-in, also von einer, wenn ihr eine Version praktisch festhalten wollt. Und in diesem Commit stehen halt meistens eine Nachricht und hat eine eindeutige Nummer und so weiter. Also was du verändert hast, genau, im Code. Und weiß ich nicht, bei uns kam es irgendwann mal auf, weil wir haben ja auch diesen Retinoblaster noch, ich weiß nicht, wer sich erinnert, also diese App, mit der wir uns gegenseitig die Computer zuballern können mit Bildern. Und da ist es ein schönes Feature, die LOL-Commits zu benutzen, weil was dann passiert ist, die Webcam geht kurz an, macht ein Bild, dann kommt der Commit-Text eingetragen und welche Revision es ist, wie viel Uhr es war und man kann irgendwie eine Grimasse schneiden oder irgendwas in die Luft halten, was man da gerade gemacht hat. Man kriegt ein bisschen mit, was die anderen machen und es ist lustig und ja, das haben wir schon mal gemacht und jetzt, weil ich Sitesnap programmiert habe, habe ich mir gedacht, da kann ich wenigstens auch das Font-Rendering von macOS 10 benutzen, mit Emojis dann auch noch und allem drum und dran und außerdem startet es ein bisschen schneller, weil es so ein Kommandozeilen-Tool ist, das nicht jetzt irgendwie durch Image Magic und sonst irgendwie 1000 Libraries sich installieren muss. Könnt ihr bei Sitesnap runterladen. Das ist im Endeffekt nur ein kleines Skript, das Sitesnap aufruft und in Sitesnap kann man jetzt auch so Untertitel in diese Webcam-Bilder reinpacken. Wer es haben will, wer damit Spaß hat, der soll sich das mal angucken. Sehr schön. Und das hast du gebastelt jetzt? Das habe ich gebastelt jetzt, ja. Genau, also holt euch den neuesten heißen Scheiß. Von der Webcam-Front. Von der Webcam-Front mit Untertiteln. Da kann man auch so Kamerakind-Bilder machen. Ja, konsumtechnisch war die Woche etwas mager. Tolle neue Sachen auf iPhone, iPad oder Mac habe ich nicht entdeckt. Auch wenn ich gesucht habe. So ist ja nicht. Dafür habe ich ein bisschen an meinem Dev-Blog rumgeschrieben. Beziehungsweise ich habe es, glaube ich, noch gar nicht erzählt, dass ich einen Dev-Blog habe. Also ich habe jetzt meinen Developing-Blog eröffnet. Ping? Ping, ist es nicht eingestellt worden? Developing. Also. Developing. Trollolo. Genau, also ich entwickle gerade ein iOS-Spiel noch nebenbei. Wie, nicht mit uns? Genau. Doch, mit euch. Also wissen es deine Chefs? Nein. Nein, das wissen die nicht. Ihr dürft Beta testen. Mhm. Genau, also ich entwickle nebenbei noch ein iOS-Spiel in Unity. Ich habe ja schon ewig über die ganzen Engines gesprochen und so weiter, mit denen ich das mache oder die ich ausprobiert habe. Und jetzt ist es soweit, dass ich in so einer Phase bin, wo ich ein bisschen drüber schreiben möchte und auch so meine Erfahrungen. Mal sehen, ob ich den nächsten Blogpost auch schaffe über Beta-Testing, was ihr ja teilweise machen durftet. Genau, und da gibt es eine Kategorie auf meinem Blog 137b.org. Ja, wo man das verfolgen kann, ist auf Englisch, weil ich dachte, vielleicht interessiert es eben auch Nicht-Deutsche, was da so abgeht und kann man sich über den aktuellen Stand informieren oder auch Kommentare machen. Eventuell gibt es dann da auch eine Beta-Phase oder Alpha-Phase. Ja, je nachdem, wie ihr da partizipieren wollt. Und im Zuge dessen habe ich natürlich auch wieder rumgeguckt. Es gibt ja eine Unmenge von Dev-Blogs, also von Indie-Entwicklern, die darüber schreiben, wie sie entwickeln. Ich finde es immer hochspannend. Die meisten schreiben am Anfang so 2, 3, 4 Blog-Einträge und dann kommt wenig. und da eben auch zu Badland, was wir letzte Woche auch genannt hatten, als Spiel, gab es auch oder gibt es auch einen Devblog, wo ein bisschen darüber erzählt wird. Und das mag ich eigentlich immer auch sehr gerne, wenn dann die Sachen draußen sind, so ein bisschen nachzulesen, was ist da eigentlich in der Vergangenheit gewesen. Also sehr am lustigsten fand ich es eigentlich bei wie Terry Kavanagh dann am Anfang so über dieses Projekt, was er damals so schnell gemacht hat, schreibt und wie sich das entwickelt hat. Finde ich immer sehr süß. Ich mache das bei Filmen auch immer sehr gern, dass ich nach dem Film nochmal in die International Movie Database gucke und dann ein bisschen Hintergründe kriege. Und ja, bei Spielen mache ich es halt mittlerweile auch. Ja, finde ich auch schön, dass es geht. Genau. Also verlinken wir auch die beiden. Ja, und dann zum Abschluss noch etwas, was ich glaube ich schon mal erwähnt hatte, nämlich das Flashback ein Remake bekommt. Mhm. Flashback. Das Spiel, was es mal auf dem Amiga gab, was sehr hübsch war, mit tollen Animationen. Und das wird von Ubisoft gemacht oder publiziert. Und sie schreiben auch drauf vom Core-Team des alten Flashback. Und da ist jetzt ein Trailer aufgetaucht, den ich mir vorhin auch angesehen habe. Und so sehr ich Hoffnungen hatte nach dem ersten Screenshot, habe ich jetzt keine Lust mehr auf das Spiel. Ja, das ging schon mit einem Trailer. Weil das ganze Flair ist weg für mich. Okay. Also ich denke, es wäre durchaus möglich gewesen, den Grafikstyle in 3D umzusetzen. Aber es sieht halt aus wie irgendein 3D-Spiel, habe ich das Gefühl. Ah, okay, das ist wirklich so... So voll 3D jetzt mit. Nee, es ist ganz komisch. Die Zwischensequenzen sind voll 3D und die anderen so halb, so Sidescrolling ein bisschen, aber so rein die Farbtöne und so weiter. Diese ganze Stimmung hätten sie mit drüber retten müssen. Und dass es in 3D geht, das sieht man halt auch an The Cave zum Beispiel, dass du da auf jeden Fall auch Stylo sein kannst. Mhm. Und das sieht halt jetzt irgendwie wie Massenprodukt aus und interessiert mich dann auch nicht mehr. Ja. Ja, und andere Remakes brauchen wir ja nicht mehr erhoffen. So wie Maniac Mansion oder so wird ja wohl nicht mehr kommen, nachdem LucasArts Goodbye gesagt hat. Ja, mal sehen, vielleicht nächste Woche mal wieder mehr Tipps, was die Spielefront angeht. Ich lasse mich ja immer überraschen, was so kommt in der Woche. Ja, man weiß es ja nicht. Ja, man weiß, ja, man... Also eine Sache weiß ich viel, schon, aber Star Command ist jetzt zumindest eingereicht. Ich weiß nicht, wie viele Tage es für das Approven braucht. Okay. Kickstarter, Weltraum, Aufbau, Spiel, so bin ich gespannt. Ah, stimmt, Star Command, wo sie gesagt haben, dass sie jetzt 30% der Sachen umsetzen konnten, die sie im Kickstarter versprochen haben, weil es einfach nicht, was glaube ich seit 2 Jahren oder 3 Jahren auch schon angekündigt, 2 Jahren angekündigt. Ich habe ein tolles T-Shirt bekommen mit so Pixel Yellow Shirt, also Captain Dr. Dead steht da unten drunter und das ist ja so ein... Der Trailer sah auch lustig aus. Ja, also die haben auch so, die Zwischeninfos waren auch lustig, waren auch gut gemacht, fand ich, so isometrische Sicht, sehr pixelig. Also ich bin gespannt drauf. Ich weiß jetzt nicht mal genau, ob ich jenseits der Goodies was davon habe, weil auf iOS irgendwie so das Spiel umsonst bekommen geht ja auch schlecht. Also ich weiß nicht, ob ich es nicht einfach auch kaufen muss, aber das hat mich auch gar nicht so interessiert. Ich wollte einfach das Spiel unterstützen, dass es passiert. Ja, da hatte ich auch überlegt, wie geht man damit um, Kickstarter plus iOS. Im Grunde kannst du ja fast bloß sagen, okay, ich launche es geheim und sag dann den Leuten das Datum und setze dann den Preis hoch. Die können es natürlich dann jedem sagen, dass es gerade kostenlos ist, aber... Ja, und man hat so den Tag Zeit oder den halben. Ja. Vielleicht, ja. Aber wenn man dann in den Charts kommt, wäre doof. Ja. Oder gerade gut. Ja. Man weiß es ja nicht so genau. Eigentlich ist die Audience groß genug. Ja gut, aber gerade bei den Kickstarter-Beträgen macht es den Kohl auch nicht fett, wenn du die App noch kaufst. Das ist halt ein komisches Gefühl, weil du es ja eh schon gebackt hast. Aber ja, eben. Also, nächste Woche dann wieder mit dem Herrn Mapp. Nächste Woche wieder mit Martin Pittenauer. In altgewohnter, das war jetzt eine lange, lange Strecke, wo er nicht da war. Und vielleicht bringt er ja eine neue Kolumne mit oder so. Ja, man weiß es nicht so genau. Er hat ja keinen Hörerkommentar gemacht. Ja, Sauerei. Aber ich kenne das, wenn ich unterwegs bin, dann schaffe ich es auch meistens nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das easy abgespielt hätte hier mit der App, aber wir hätten es versucht. Wir hätten es versucht. Also. Ja, freut euch auf die Folge 115. Wir freuen uns auch. Bis nächste Woche. Macht es gut. Servus. How does precluding Netscape from being distributed by computer makers help consumers? It can't possibly help consumers. Doesn't help Netscape. The only person that helps, the only entity that helps is Microsoft. That's clearly over the line. Now, with Microsoft's future hanging in the balance, the man who had declared himself as powerful as the president saw his company hauled into court, accused of being law-breaking miscreants, and had himself been forced to endure a marathon videotaped deposition. They had asked him questions and filmed his answers before the trial. And I think this was something new for Bill Gates, somebody asking him real hard questions that he couldn't refuse to answer. You type in here, importance, colon, high. No. No? No, I didn't type that. Who typed in high? A computer. Here was the world's richest man, as the public had never seen him before. Petulant and passive-aggressive, obfuscatory and obscurantist, as a quibbler, a pedant, an amnesiac, a baby. I've never seen a stamp like that. I've never used a stamp like that. Haven't you seen stamps like that in every single one of the documents that you've been shown during this deposition? Can you get me all the exhibits? It's just a waste of time. It is a waste of time. I have no idea what you're talking about when you say ask. And so he came across in those tapes as not quite being truthful. In court, the government showed Gates on screen, denying any knowledge of the infamous June 1995 meeting with Netscape, saying indeed at the time, quote, I had no sense of what Netscape was doing. But then the court was shown an email sent by Gates to some of Microsoft's top brass a few weeks before the meeting, outlining his strategy for dealing with Netscape. Gates declared that he thought there was, quote, a powerful deal to be done with Netscape, and that maybe Microsoft should, quote, buy a piece of them or something, adding that he, quote, would really like to see this happen. Did we have people who pushed it and did deals that probably in retrospect they shouldn't have? I would say, yeah, I think that we did. That made it very tough on our competitors because we took advantage of our position. And clearly, unfortunately, that's what, you know, became the dark cloud over Microsoft. Federal judge in charge of the Microsoft case issued his final verdict. Guilty, guilty, guilty.